Nichts als einen pawlowschen Reflex auf die neuen niedrigen Umfragewerte, die Ende voriger Woche zwischen 32% und 33% lagen, kann der Parteienforscher Franz Walter in der gegenwärtigen unionsinternen Diskussion über die Fehler der Parteichefin Angela Merkel erkennen. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder, macht eher ein Kommunikationsproblem innerhalb der CDU und über die Partei hinaus aus. Das Grundproblem, das wir im Augenblick haben, ist, dass all diejenigen, die sich öffentlich äußern, mehr die Politik der Union erklären sollten, was im Augenblick geschieht, den Menschen erklären sollten, was wir machen, als ständig mit irgendwelchen Mahnungen, Warnungen in die Öffentlichkeit zu treten. Es gibt, wenn einer etwas sagen will, wenn einem etwas nicht passt, ein Telefon, das man in die Hand nehmen kann, wo man sagen kann, was geschieht. Ich erlebe bei meinen vielen Begegnungen Abend für Abend, dass die Menschen einen unheimlichen Bedarf auch in der Partei haben, dass erklärt wird, was wir tun. Erklären allein genügt Kauders CSU-Kollege Hans-Peter Friedrich nicht, denn er konstatiert einen beispiellosen Erosionsprozess, den beide Parteien, Union und SPD, im Verlauf der Jahre der Großen Koalition durchlitten hätten. Deswegen hält der Unionsvize-Fraktionschef im Bundestag die jetzige Diskussion für unverzichtbar. Der CSU-Politiker sprach im Deutschlandradio Kultur von einer aggressiven Stimmung in der Stammwählerschaft der Union, bei den Konservativen oder Mittelständlern zum Beispiel. Bauern, kirchliche Wähler, Vertriebene bräuchten im Wahlkampf klare Signale, dass deren Interessen von der Union vertreten würden. Der CSU-Politiker bezweifelt grundsätzlich, dass die Kanzlerin einer großen Koalition zugleich die Rolle der CDU-Vorsitzenden ausfüllen könne. Zudem habe Frau Merkel mitunter verkehrte Signale als Regierungschefin entsandt. Was ein Problem ist, dass in jedem Punkt, in jeder Auseinandersetzung mit der SPD, und es gibt natürlich viele Punkte, wo wir uns nicht einig sind, denken Sie an die Gesundheitspolitik, dass in vielen Punkten aus dem Kanzleramt von Frau Merkel immer das Signal kommt, ihr müsst euch einigen. Und derjenige, der sich am schnellsten mit der SPD einigt, sozusagen der Held ist. Da liegt eine falsche Philosophie zugrunde, zu glauben, allein wenn man irgendein Ergebnis hat, ist man schon gut. Man muss auch den Sozialdemokraten sagen, bis hierher und nicht weiter. Und diese Linie wurde vielleicht manchmal überschritten und das muss ein Ende haben. Die Interessenpolitik der CSU, fügte Friedrich hinzu, könne Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer zum Beispiel auch deshalb so deutlich vortragen, weil er, der auch CSU-Vorsitzender sei, nicht mehr der Bundesregierung angehöre. Der Parteienforscher Walter charakterisiert Angela Merkel als erste CDU-Chefin, die man sich ebenso an der Spitze von FDP, SPD oder Grünen vorstellen könnte. Allerdings sei es, Zitat, Blödsinn, sagte er der Taz, von der Kanzlerin das Schlüpfen in die Parteiuniform zu verlangen. Ihr eigentliches Führungsversagen bestehe darin, dass sie niemanden neben ihr an der Spitze habe, der den Bedarf nach Zuspitzung in der Partei befriedige. Ähnlich äußerte sich in der Leipziger Volkszeitung Heiner Geißler, der früher CDU-Generalsekretär war. Angela Merkel sei die Kanzlerin. Das Profil der Partei muss in einer solchen Konstellation der Generalsekretär herausarbeiten, kritisierte er Ronald Pofalla, den jetzigen Inhaber dieses Amtes.